Stell dich bitte erstmal vor. Okay, hallo, ich bin Shilan. Ich bin hier in Deutschland geboren, bin 15 Jahre alt und ja. Und du bist verwandt mit Zebo? Ja, sie ist meine Tante. Okay, und Seba, du hattest jetzt eine Frage, ne? Also mich interessiert wirklich, wie sie mich am Anfang an, als sie mich kennen, weil wir hatten uns noch nie gesehen, auch telefonisch nicht gesprochen, wie sie mich am Anfang an so wahrgenommen hat und wie sie mich jetzt gerade nach 9 Jahren in Deutschland, nachdem wir uns 9 Jahre kennengelernt haben, wie sie mich dann jetzt wahrnimmt. Okay, möchtest du dazu was sagen? Also zuallererst habe ich ja nur meine anderen 3 Tanten und 2 Onkel kennengelernt, weil die ja als erstes nach Deutschland gekommen sind. Das war auch so ein fremdes Gefühl für mich, weil ich nicht so stark mit der Familie aufgewachsen bin. Ich wusste zwar, dass meine Mutter noch Familie hat, aber ich war einfach ein kleines Kind. Ich war 5 bis 6 Jahre alt, als sie neu nach Deutschland gekommen sind. Ich habe das nicht so alles mitbekommen. Und dann, als sie neu... Das erste Mal, als sie ins Haus gekommen sind zu uns, das weiß ich auch noch ganz genau, sie waren einfach für mich so fremd. Ich wusste nicht, ob ich mich nähern kann. Ich wusste einfach nicht, wer sie sind so richtig. Ich kannte sie nicht. Ich habe noch nie mit ihnen geredet. Aber ich habe direkt gespürt, ich hatte direkt dieses familiäre Gefühl. Ich wusste, dass ich auch einfach so wie die bin, dass die mir ähnlich sind. Deswegen habe ich mich einfach mit der Zeit dann langsam angenähert. Ich habe dann dieses familiäre Gefühl gehabt. Ich habe mich an sie gewöhnt. Es war dann einfach so ein schönes Gefühl. Und nach, ich glaube, 1 Jahr dann sind die anderen auch gekommen. Und ich erinnere mich auch noch ganz genau, dann sind wir in das Haus gegangen, also da, wo sie früher gewohnt haben, in Michelsberg, also Gießen. Da sind wir die Treppe hochgegangen und dann stand meine Oma ganz oben an der Treppe. Das war das erste Mal, dass ich meine Mutter so vor Glück, aber auch Trauer gleichzeitig heulen gesehen habe. Dann ist sie die Treppe hochgerannt und hat nach 15 Jahren das erste Mal wieder meine Oma gesehen. Und nein, 25 Jahren, Entschuldigung, ist sie dann in die Arme gerannt und hat sie umarmt. Und das war auch so ein komisches, aber gleichzeitig auch das so der schönste Moment, gleichzeitig irgendwie auch in meinem Leben, weil ich meine Mutter so wieder glücklich gesehen habe. Sie war zwar in Deutschland, sie hatte ihre Kinder, ihren Mann, sie war glücklich, aber ich habe immer gemerkt, dass ihr irgendwas gefehlt hat. Dann habe ich auch das erste Mal meine anderen Tanten und Onkel gesehen, gleichzeitig auch, also meine Tante Siebert. Und zuerst war das wieder so wie bei den anderen. Ich habe mich nicht so sehr an sie also angenähert. Sie war schon entschlossen irgendwie, ich wusste, sie ist die Jüngste. Ich wusste, mit ihr würde ich mich vielleicht am meisten verstehen. Aber sie hatte so ihren kleinen Kreis. Sie hatte ihre kleine Welt. Sie war so ein bisschen geschlossen. Ich wusste, dass sie, wenn sie anfängt zu reden, dass wir uns richtig verstehen würden. Aber ich habe mich nicht so getraut. Ich wusste, dass sie erst selber klarkommen muss. Sie muss erstmal verstehen, was sie machen will, wie sie erstmal hier in Deutschland klarkommt. Aber mit der Zeit, natürlich, dass meine Familie ist weg, wir sind schnell zusammengewachsen und zur Zeit heute kann ich mit Stolz sagen, sie ist eine Person, auf die ich wirklich sehr stolz bin. Ich bin froh, sie meine Tante nennen zu dürfen und sie ist wirklich eine sehr starke Person. Ich habe sehr viel Respekt vor ihr und wir sind mit den Jahren, nach 9 Jahren, richtig eng zusammengewachsen. Sie ist wie eine beste Freundin für mich und ja. Schön. Das ist ja ganz toll. Vielen Dank für deinen Beitrag. Habt ihr denn zu Hause Kurmandschi gesprochen? Ja. Also ich bin mit 3 Sprachen aufgewachsen. Ich habe natürlich direkt Deutsch gesprochen. Meine Geschwister sind ja alle hier aufgewachsen. Mein Bruder hat mir schon mit 2 Jahren Englisch beigebracht. Deswegen bin ich mit 3 vollen Sprachen aufgewachsen. Schön. Super. Dankeschön. Hast du noch eine Frage? Jetzt hat dich Seba ja gefragt. Hast du noch eine Frage an sie von all dem, was sie erzählt hat? Vieles weißt du ja gar nicht, ne? Auch vieles von eurer Kultur und Religion. So über die Religion habe ich nicht so viele Fragen, weil ich lerne ja täglich was nochmal mit, wenn ich zum Beispiel immer bei meinen Großeltern zu Besuch sind. Aber ich habe noch nie richtig gefragt, wie das erste Gefühl war, dass du, als du uns, also deine Nichten und Neffen gesehen hast. Als du wusstest, dass du Tante bist. Bevor ich geboren bin, war ich Tante. Kommt die Gegenfrage. Auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Als ich neu hier war, wie sie schon gesagt hat, ich war so geschlossen, ich hatte meine eigene Welt. Und die sagen auch, oh, letzte Woche war sie, weil als Sila, die andere Nichte, die ist 26, als sie zu uns kam, die hat auch gesagt, ich fand dich so arrogant, weil du gar nicht geredet hattest. Und du warst so geschlossen zu uns. Und es ist wirklich so bei mir, dass sie auch. Die sind meine Nichten, die gehören zu der Familie auf jeden Fall, die sind meine Familie. Aber von meiner Persönlichkeit her ist einfach so, wenn ich die Person nicht kenne, egal welche Rolle sie in der Familie hat, bin ich einfach nicht so offen zu denen. Und so war ich auch nicht. Und habe ich auch zu denen gesagt, viele meinen, dass ich so ein bisschen von außen arrogant aussehe, wenn ich die Menschen nicht so gut kenne, rede ich mit denen auch nicht und ich äußere mich auch über mich selber nicht. Ich öffne mich gar nicht für die. Und ich habe auch gesagt, als ich hier war, wie ich schon erwähnt habe, es hat 4 Jahre gedauert, bis ich meine Erlebnisse verarbeitet habe. Und das war wirklich so. Ich hatte irgendwie so einfach Monologe im Kopf. Ich habe mich den ganzen Tag mit mir beschäftigt. Ich habe immer fra mir Fragen gestellt und nach Antworten gesucht. Ich wollte unbedingt von der Bildung her weiterzukommen, weil ich Ziele hatte. Und ich war am Schreiben die ganze Zeit. Ich habe dann mit Musik angefangen. Als die bei uns waren, weiß ich nicht. Ich hatte. Ich habe gesagt, ich möchte mich einfach so beschäftigen, dass ich nicht so viel Zeit habe zum Überlegen. Ich war die ganze Zeit, ich wollte mich mit irgendwas beschäftigen, dass ich keine Zeit habe, mir Fragen zu stellen, weil ich einfach am Ende war. Und mit der Zeit, und ich fand, die nennen, bei uns ist es eigentlich so, dass wenn die Tanten und Onkel nicht so alt sind, dass man die mit Namen anspricht, zum Beispiel, dass sie mir Sibel sagt, aber am Anfang an, obwohl meine älteste Nichte, sie ist, wie viele Jahre ist sie älter? 3 Jahre. Sie ist 3 Jahre älter als ich, aber sie nennt mich auf Kurmanji Khaltike. Khaltike heißt Tante. Bis jetzt haben sie kein Mal meinen Namen erwähnt. Weil für die ist es Respektsache. Und ich sage auch zu dir, ich bin jünger als euch, warum nennt er mich Tante die ganze Zeit, nicht mit meinem Namen, aber die möchten einfach mich Tante nennen, weil mit der Zeit, wir haben uns so gut verstanden und die hatten sich auch eigentlich hier so alleine gefühlt, auch wegen deren Mutter, weil sie die ganze Zeit alles alleine gemacht hatte. Und ohne Familie hier war, ohne Eltern und nur im Monat zum Beispiel vielleicht so einmal telefonisch miteinander gesprochen hatten, die waren auch so erleichtert, als wir hier waren. Und sie war so froh, ihr Wochenende zu uns zu kommen, weil sie gesagt hat, als ihr noch nicht hier wart, wenn die Lehrer mich gefragt haben, was ich im Ferien oder so gemacht habe oder in der Klasse gefragt haben, da haben meine Freunde oder Mitschüler immer gesagt haben, wir waren bei Oma und Opa, aber das hatte ich nicht. Und als wir hier waren, sie hat sich immer so schön gefreut, weil sie am Wochenende bei uns war und mit uns gemacht hat. Aber nachdem ich mit mir so klar kam, und mich verstanden habe und alles meine Erlebnisse so ein bisschen für mich klar gemacht habe, dass wie zu sagen, wie wir bei uns sagen, dass ich die Füße stabil auf dem Boden hatte, dann habe ich mich auch so geöffnet für die Welt sozusagen, nicht nur für die, sondern einfach allgemein für meine Umgebung. Nachdem ich meine Fragen beantwortet hatte und klar kam, dass ich Krieg erlebt habe, das war Schreckliches, aber das hat mich auch irgendwie in einer Art und Weise geprägt. Und ich habe eine Verantwortung mir gegeben, davon zu berichten und die Menschen davon aufmerksam zu machen und die Jugendlichen natürlich in meinem Alter davon bewusst zu machen, was Sicherheit oder Demokratie und einfach in einem sicheren Land oder ein schönes Leben mit der Familie zu führen bedeutet und schätzen, was sie in der Hand haben und nicht bei kleinen Problemen aufzugeben, weil Schmerz muss man ja nicht vergleichen, jeder hat seine Probleme, aber muss man einfach wissen, ob ein Schmerz so viel Kummer und so viel Leid verdient, muss man einfach aus unterschiedlichen, auf seine Probleme, auf seinen Schmerz schauen und wissen, wie es man damit umgeht und nie aufgibt. Und deswegen habe ich mich auch nach ungefähr hat es 4 Jahre gedauert, bis ich dann richtig gut mit denen in Kontakt kam und dann die, was bei denen ich sehr schön und einfach toll finde, dass die niemals gesagt, obwohl die von Krieg nichts wussten und die haben, die sind, sie ist zum Beispiel hier geboren und davon hatte sie nichts und aber sie hat so Interesse an, was wir so erlebt haben, zuzuhören und unsere Geschichte. Und sie liest auch Bücher über unsere Religion und sie fragt. Und obwohl ich eigentlich also meine Geschichte so 1000-mal erzählt habe oder irgendwas, so Situationen immer davon äußere oder berichte, dass ich manchmal so anders einfach denke als Leute, die in meinem Alter sind, dass ich einfach so Situationen dann zusammen vergleiche, was ich jetzt erlebe, was ich im Krieg erlebe. Ich berichte am Tag täglich davon und sie hat noch nie oder alle meine Nichten und Neffen davon so mir gezeigt, dass sie keine Interesse davon haben. Die haben immer ein offenes Ohr und die geben mir einfach das Gefühl, dass sie gerne zuhören und die fragen immer nach und die, ja, genau. Wie schon gesagt, nach 4 Jahren nachdem ich mit mir klar kam, habe ich mich für die auch noch geöffnet und wie sie es schon gesagt haben, wir sind eigentlich wie Geschwister, nicht wie Tante und Nichten. Schön. Ja. Ich meine, du hast ja dich dann auch der weiteren Gesellschaft hier geöffnet und hast zum Beispiel den Gedenktag, den 10-jährigen Gedenktag organisiert. Möchtest du dazu noch was sagen? Wie ich schon gesagt habe oder erwähnt habe, es war einfach am Anfang an, als ich hier war, mein Ziel, die Menschen davon aufmerksam zu machen, was die Frauen erlebt haben, dass 7000 Frauen, jesidische Frauen von IS mitgeschleppt wurden und Kinder geschlachtet wurden und dass die Frauen als Sklave behandelt wurden. Ich wollte einfach, dass nicht vergessen wird. Und aber ich bräuchte natürlich Sprache, bis ich was weitermachen kann und Bildung und einfach, dass ich mit mir selbst, ich musste erstmal bei mir selbst anfangen und habe ich auch so gemacht und es hat 4 Jahre gedauert und nach diesen 4 Jahren habe ich immer versucht, sowas zu organisieren und es kam immer was dazwischen und von der Arbeit her, vom Studium her hatte ich auch und von Musik natürlich her hatte ich auch nicht so viel Zeit. Nach 10 Jahren habe ich endlich dieses Jahr geschafft, mit meiner Schwester und meiner Familie und die ganze Familie hat mit unterstützt, dass wir so einen Gedenktag organisieren am 3. August, davon zu berichten, was die Jesiden erlebt haben und was ich selbst erlebt habe und was überhaupt die Jesiden sind und warum die das alles erlebt haben und unter diesen Namen erleiden müssen und obwohl die eigentlich nur als Jeside leben möchten. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Seba, für dieses Gespräch und für dein Engagement. Sehr gerne. Und danke für die Gelegenheit, dass ich immer wieder netten Menschen meine Geschichte erzählen darf. Vielen Dank, Seba. Sehr gerne.